Vasso, este correct Vasso, este remix Vasso, von correct essa parada Vasso, este correct mir remix Vasso, ich gebe correct Vasso, meine Top immer correct, kannst du dich einigen Vasso, dieser ist ein neuer Kanachisch Vasso, correct Vasso, hier Frankfurt, Konstablerwache, immer noch selber geblieben Vasso, alles correct Vasso, ich alles Kontrolle in meiner Hand Vasso, ist correct Vasso, immer meine Pasta bei Vasso, ich meine korrekten Freunde Vasso, geben immer correct Hashisch Vasso, gibst du mir correct, gib ich dir correct Vasso. Station Konstablerwache. Polizei kommt, weißt du, machst du schnell. Brauchst du hart? Gib ich dir korrekte 180. Gib ich dir korrekte 190. Das ist nichts korrekte Techno, was weißt du, hier immer noch Frankfurt Konstabler wachen. Gib ich dir korrekte 200. Gib ich dir korrekte 210. Gib ich dir korrekte 220. Gib ich dir korrekte 230. Gib ich dir korrekte 240. Gib ich dir korrekte 250. Polizei kommt, weißt du, machst du schnell.